Niemand von uns hatte zuvor mit einem Gewehr geschossen. Mein Herz schlug immer schneller, je näher wir zum Haus des Bürgermeisters kamen. Maximilian Grünfeld kennt das Haus, die Villa in der Windmühlenstraße. War schon einmal hier vor wenigen Wochen als Häftling eines Arbeitskommandos, Trümmerberäumung. Jetzt läuft er zusammen mit zwei anderen Jungs aus Buchenwald wieder zu dem Haus, am Rand von Weimar. Wut kochte in mir hoch. Wut über all das, was ich gesehen und erlebt hatte. Die Frau des Bürgermeisters umzubringen, das konnte den Nazis nicht den Terror heimzahlen, den sie uns angetan hatten. Aber es war ein Anfang. I saw her with the baby. Ich sah sie mit dem Baby auf dem Arm. And the guy keeps on telling me in Jewish, shoot her already, in Jewish. Und der Kamerad sagte zu mir auf Jiddisch, Schieß sie. Maximilian Grünfeld ist 16 Jahre. Weimar in diesem April 1945 amerikanisch besetzt. Das Lager Buchenwald befreit. Max steht im Hauseingang, den Finger am Abzug. Beautiful baby, beautiful lady. Ein schönes Baby, eine schöne Frau. But to me, she was a mean person. Aber für mich eine bösartige Person. She knew that I could have killed her. Sie wusste, ich könnte sie töten. Nobody was there to stop me. Niemand war da, mich aufzuhalten. Der Schneider der Präsidenten. Feature von Peter Hugo Scholz. Ich fahre mit der U-Bahn nach Brooklyn zur Manufaktur. Sie steht im Industrieareal von East Williamsburg. Ein altes, vergilbtes Backsteingebäude, 4 Etagen hoch. Die unteren 3 Stockwerke mit vergitterten Fenstern. Wenige Menschen laufen vorbei. Viele Autos parken davor. Der einzige Baum weit und breit blüht rosa. Ein japanischer Kirschbaum. Er wächst gleich neben dem Eingang. Dort ist auch zu lesen Martin Greenfield Clausius. Das ist Patrick Ewing. He was brought here by Donna Karen, because we used to make her suits. And ein junger Mann holt mich am offenen Fabriktor ab. Der Prokurist der Firma. Der Lift scheint so betagt wie die Fabrik. Die wurde 1931 von den Goodman-Brüdern gegründet. Wir fahren in den 3. Stock. Das Foyer großzügig eingerichtet. Couch-Ecke, Sessel und Stehlampen, die alles in warmes Licht tauchen. An den Wänden gerahmte Urkunden, Fotos und Zeitungsausschnitte. Martin Greenfield mit Gerald Ford, mit Bill Clinton, mit Barack Obama. Die Herren immer in ihren neuen Anzügen, geschneidert von Martin Greenfield. Er selbst stets mit in der Runde des Weißen Hauses. Spätestens seit der General Eisenhower mit einem ansehnlichen Dreiteiler zum zivilen Präsidenten bekleidete, das war 1953, ist Martin Greenfield selbst ein Prominenter. Davon zeugen auch viele andere Schnappschüsse an der Wand. Mit Paul Newman, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio oder Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Martin Greenfield kommt mir entgegen. Mit einem strahlenden Lächeln und ausgestreckter Hand. Sein Gang etwas schleppend, sein Rücken leicht gekrümmt. Seine bernsteinfarbenen Augen hellwach. Die Kleidung weißes Hemd mit Krawatte. Und Stulpenknöpfen, die golden glänzen. Das Gesicht dezent gebräunt, kaum Falten. Die 89 sieht man ihm nicht an. Es riecht nach Leichtöl und nach Stoffballen. Etwa 30 Leute sitzen an den mechanischen Maschinen. Der Marken Singer, Schwabe, Dürrkopf. Follow me all the way there. Folgen Sie mir hier entlang. Everything is made the old time way. Alles wird nach altem Muster gemacht. By hand. Von Hand. Früher machte ich das auch. Zuerst war ich Laufbursche. Dann wollte ich jedes Detail vom Schneidern lernen. Jeder musste 2, 3, 4 Tätigkeiten beherrschen. Das ist quasi seine Arbeitskarte vom Lager hier. Dir sind die Arbeitskommandos am 3. Februar, also ins Arbeitskommando 57 gekommen, dann in die 44 zwei Wochen später und dann in die 27. Das müsste ich jetzt alles nochmal nachgucken, was das für Kommandos waren. Harry Stein ist Kustos der Gedenkstätte Katzenbuchenwald. Er hat die wenigen Dokumente herausgesucht, die hier über Maximilian Grünfeld aufbewahrt sind. Am Bildschirm zeigt mir der Historiker die Scans von Karteikarten beschrieben, 1945 von der SS. 57 sind im Grunde Holzfäller Steineträger. Dann hat man noch die 27 als letztes Kommando. Baukommando 3, das ist dieser Weimarer Einsatz. Das sind die Trümmerräume in Weimar. Wir luden unser Werkzeug auf und marschierten in das wenige Kilometer entfernte Weimar. Die Soldaten stoppten uns vor einer Villa, das Haus des Weimarer Bürgermeisters. Ein großer schwarzer Mercedes stand davor. Die Zwangsarbeitsgeschichte ist eine, die in den Februar, März 1945 gehört, wo also Tausende von Buchenwald-Häftlingen in Weimar die Trümmer der Luftangriffe wegräumen mussten und sowohl Leichname als auch Möbel und Ähnliches bargen. Darunter viele junge Leute, viele junge jüdische Jungen auch, die aus Auschwitz gekommen waren und in Weimar dann eben Schwerstarbeit leisten mussten. Die Soldaten befahlen uns, Trümmer wegzuräumen und mit Reparaturarbeiten auf dem Anwesen zu beginnen. Diese Geschichte handelt vom Haus des Oberbürgermeisters, wo so ein kleines Kommando von Zwangsarbeitshäftlingen im Grunde eingesetzt war. Und der Martin Greenfield geht dort in einen Keller rein und findet Kaninchenställe mit etwas Kaninchenfutter, Mohrrüben, nimmt sich dort etwas, wird gesehen und wird gestellt und dann auch verprügelt. Und er schwört sich wohl in diesem Moment, die Befreiung ist ja nahe, der Krieg ist bald zu Ende, er schwört sich so, wenn er das überlebt, zieht er die Leute zur Verantwortung, die ihn wegen einer Mohrrübe fast haben totschlagen lassen. Weil er hatte gerade mal so überlebt und hätte bei dieser Sache zu Tode kommen können, niemand hätte noch nach ihm gefragt. Maximilian Grünfeld, der spätere Martin Greenfield, wird 1928 in Pavlovo geboren. Ein Dorf, idyllisch, in den Waldkarpaten gelegen. Damals gehörte es noch zur Slowakei. Mit den von Nazi-Deutschland diktierten Wiener Schiedssprüchen wird es 1938 dem Königreich Ungarn zugesprochen. Heute liegt Pavlovo in der Ukraine. Dort wächst Max auf, mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden. My 10 years were the best family anybody could have. Ich hatte die beste Familie der Welt. They always taught me how to share Sie things zeigten mir, other wie people. Man mit anderen teilt. I was a very happy kid. Ich war ein sehr glückliches Kind. I was allowed to do everything. Ich durfte alles machen. They treated me like a kingdom. Sie verwöhnten mich wie einen König. We lived in Pavlovo. Wir lebten in Pavlovo. In that area. In dieser Gegend tranken wir Quellwasser. That was seltzer. Es schmeckte salzig. Everybody drinks mineral water. Jeder trank Mineralwasser. Max lernt Reiten und Radfahren, spielt mit den Nachbarskindern. Sein Großvater baut die Synagoge im Dorf. When I was 3 years old, als ich 3 war, schickte mein Großvater mich zum Hebräischunterricht. Bis ich 9 war, hämmerte er mir ein, ein religiöser Mensch zu werden. To make me a religious person. Bei Kriegsausbruch ist Max 12. Sein Vater, ein Bauingenieur, schickt ihn nach Budapest. Max soll Automechaniker werden. Im März 1944 besetzt die Wehrmacht Ungarn. Einen Monat später holt ihn sein Vater in das Dorf zurück. In Pavlovo will die ganze Familie das Pessachfest feiern. Doch dann kommen Uniformierte. Deutsche und Ungarn umstellten alle jüdischen Häuser in unserem Dorf. Sie gaben uns eine Stunde, um das zu packen, was wir selbst zu tragen vermochten. Das Schlimmste war die Ungewissheit. Vater und Mutter, die Großeltern, 2 jüngere Schwestern und ein jüngerer Bruder. Die ganze Familie Grünfeld muss ins Ghetto ziehen, nach Mukatschewo. Einen Monat später Deportation Auschwitz. Die Familie wird getrennt. Die Mutter, die Großeltern, die Geschwister. Max weiß nicht, dass er sie nie wiedersehen wird. Der Junge und sein Vater kommen ins Arbeitslager, werden tätowiert. Er setzte sich zu mir und sagte: I love you with all my heart. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Fathers and sons don't survive. Aber Väter und Söhne, wenn sie einander leiden sehen, können nicht überleben. We must be separated. Wir müssen uns trennen, wenn sie deine Nummer aufrufen. Max protestiert, weint. Der Vater spricht weiter. You're so disciplined. Du bist so diszipliniert. You could do everything. Du kannst alles, was ich von dir verlange. You're strong, du bist stark, jung und du schaffst das. And you're gonna do it and you survive. You must think, du musst immer denken, I survive, ich überlebe, every day, jeden Tag. And I will do the und same. Ich werde das auch tun. And we will be together again. So werden wir wieder zusammenkommen. And that's what I believed in. Daran glaubte ich dann. Max hat die Häftlingsnummer A4406. Zuerst muss er in der Wäscherei arbeiten. Beim Schrubben von SS-Hemden reißt ihm ein Kragen ab. Dafür wird er blutig geschlagen, geht zu Boden. Dann klatscht ihm der Wachmann das nasse Hemd ins Gesicht. Das Hemd war für den Soldaten nun wertlos, aber nicht für mich. In der Wäscherei gab es einen Kameraden, der nähen konnte. Er gab mir Nadel und Zwirn und zeigte mir, wie man eine einfache Naht macht. So flickte ich das Hemd. Und ich weiß noch immer nicht, woher ich den Mut nahm. Ich schlüpfte also in dieses Soldatenhemd und trug es fortan unter meiner gestreiften Häftlingsuniform. Es war verrückt und gewagt. Denn sonst trug keiner von den Häftlingen so ein Hemd. Seitdem behandelten mich die Soldaten etwas besser. Sie dachten wohl, ich wäre jemand, der etwas bedeutet. Jemand, den man nicht gleich umbringt. Because I got a shower and the shirt. Ich duschte mit dem Hemd, to work, ging darin zur Arbeit und schlief auch darin. I come back and I sleep in it. An dem Tag, als ich das Hemd das erste Mal trug, begriff ich, Kleidung verleiht Macht. Kleidung macht nicht nur Leute, sie kann dich auch schützen. Bei mir war es so. Heute ist Sonnabend. Hi. How are you? Gewöhnlicher Anprobetag in der Schneiderei. Bei den Greenfields in Brooklyn. Make believe I don't measure. Ich nehme Maß. Just relax. Ganz entspannt. 39. 39. 47. 47. Das wird ein großer Smoking, okay? 33. 33. Ein junger Mann wird von Greenfield Maß genommen. Eine Mitarbeiterin notiert die Maße. That's my profession. Das ist meine Profession. Measure somebody. Das perfekte Messen. I created a system. Dafür schuf ich mir ein System. Develop a system. Greenfield trägt das Maßband immer bei sich, lose um den Hals geschwungen, wie eine zweite ungebundene Krawatte. Hello. How are you? See, I got them waiting. Ich habe Besuch für dich. No. They all came. Er kommt aus Deutschland. Besuch für mich? Nein, für dich. Schließlich bist du genauso berühmt wie ich. Sir Gilbert Levine kommt zur Anprobe. Der 70-jährige Dirigent lässt sich einen neuen Frack schneidern. Berühmt geworden ist er als Maestro des Papstes. 17 Jahre lang war er Dirigent im Vatikan bei Papst Johannes Paul II. Martin Greenfield ist befreundet mit Levins Schwiegermutter. Auch sie hat Auschwitz überlebt. Von meiner Schwiegermutter weiß ich, die die Lager überlebt haben und etwas aus ihrem Leben gemacht haben, sind erstaunliche Menschen. Viele, die dort durchgegangen sind, hat das zerstört. Je nach Charakter konntest du zerstört oder gestärkt werden. Sie und Martin kamen mit dieser Erfahrung raus und trafen eine Entscheidung, das Beste aus dem Leben zu machen und die schrecklichen Seiten der Menschheit hinter sich zu lassen, es in die eigenen Hände zu nehmen. Martin Greenfield ist aus diesem Grunde eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er ist zudem ein großartiger Schneider. Es ist ein Privileg für mich, ihn zu kennen. I was put to pick up stuff when people arrive. Ich sollte die Kleidung von Ankommenden durchsuchen. Bei den Schuhen musste ich die Sohlen auftrennen, um versteckten Schmuck zu finden. Whatever they ask me to do, ich hielt mich an die Regeln, immer. Ich tat, was sie von mir verlangten. You're not a real human being when you're in Auschwitz. In Auschwitz ist man kein richtiger Mensch. Im Januar 1945 erreicht die Rote Armee Polen. Der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, befiehlt die Räumung der Konzentrationslager. Max leistet zu dieser Zeit Zwangsarbeit in der Buna-Munitionsfabrik bei Auschwitz. Die Wachmannschaften der SS treiben die Häftlinge zusammen, lassen sie in Kolonnen je 1000 Mann antreten. Max ist unter ihnen. Sie müssen nach Gleiwitz laufen, nachts. 25 Kilometer durch tiefen Schnee und eisigen Wind. Wer zusammenbricht oder aus der Kolonne ausschert, wird erschossen. Nur jeder Dritte erreicht den Gleiwitzer Bahnhof. In seinen Erinnerungen schreibt Martin Greenfield: Manches, was passiert, ist nicht in Worte zu fassen. Ist jenseits des Messbaren. The question was, die Frage war, you don't know if you're gonna live or die. Leben oder sterben. And then I had these shirts, they doch saved ich hatte dieses Hemd, das mich auf dem Todesmarsch wärmte. It was warmer. Everybody was getting killed. Jeden hätte es erwischen können. In offene Kohlewaggons gepfercht, transportiert die SS die Häftlinge. 4 Tage und 4 Nächte dauert die Fahrt nach Weimar. Im Konzentrationslager Buchenwald wird Max Grünfeld unter der Zusatznummer 122816 registriert, als Schlosser und als politischer ungarischer Jude. Also alle jüdischen Häftlinge aus dieser letzten großen Vernichtungsaktion gegen die ungarischen Juden wurden als politische Juden dann in die Konzentrationslager gebracht, beziehungsweise über Auschwitz in die Konzentrationslager des sogenannten Reichsgebietes. Ich schleppte mich in der Warteschlange vorwärts. Um mich herum gab es nur verschmutzte Gefangene. Dann diese makabere Routine. Splitternackt ausziehen. Im Laufschritt zu einem Badehaus. Hinsetzen, während Haarschneidemaschinen dein Haar büschelweise herausreißen. Schaffen Platz für das entsetzliche Beißen des Desinfektionsmittels. Anziehen der Sträflingskleidung und der clownhaften Holzschuhe. Alle Arten verbaler Demütigung und körperlicher Gewalt erdulden. Dann diese dir zugewiesene Sklavenarbeit. Und schließlich das Aushändigen einer Barackennummer. Max muss sich an diesem Tag auch von seinem Hemd trennen. Only time I couldn't wear him was when I got the next. Erst als ich ins nächste KZ kam, in Buchenwald, nahmen sie mir alles weg und gaben mir die Einheitskleidung. Also im Januar, Februar 1945 kamen Tausende aus Auschwitz und aus Großrosen. Und die kamen alle in das kleine Lager und wurden dort in Massen in diese großen Pferdeställe gepfercht. Bis zu 2000 Menschen in einen so einen Pferdestall. Und dazu, zu den zusammengepferchten, gehörte der Martin Greenfield. Im sogenannten kleinen Lager, das vom Hauptlager abgetrennt ist, isoliert die SS die Überlebenden der Räumungstransporte aus anderen KZs. Mit Beginn des Jahres 1945 kommen immer mehr Menschen in Buchenwald an. Das ist hier seine Effektenkarte, wo er faktisch eingeliefert wird aus Auschwitz. Hier ist seine Auschwitznummer drauf, A4406 und 26.01.45. Das ist der letzte große Zug aus Auschwitz. Hier steht auch seine Blocknummer drauf. Es fehlt an allem. An Schlafplätzen, Wasser, Nahrung, Schuhwerk, warmer Kleidung, an Schüsseln und Löffeln. Allein in den Monaten Januar, Februar und März sterben in Buchenwald 6000 Häftlinge an den Folgen des Hungers. Max sucht nach seinem Vater, findet ihn nicht. Bei jeder Gelegenheit meldet er sich zu den Arbeitskommandos, wie es ihm sein Vater geraten hatte. In der Stadt zu arbeiten war eine willkommene Abwechslung zum Lagerleben. Manchmal hatte man Glück und entdeckte auf einem Acker eine Kartoffel. Oder man schmuggelte irgendwelchen Krimskrams rein, um ihn gegen Essen einzutauschen. Es war auch eine Gelegenheit, den freien Himmel zu sehen. dem Gestank verwesender Leichen zu entkommen und sich zu vergewissern, dass es immer noch eine Welt jenseits des Stacheldrahtes gab. Am 9. Februar 1945 bombardiert die US Air Force Weimar. Auch das Villenviertel an der Windmühlenstraße wird getroffen. Die SS kommandiert Häftlinge aus Buchenwald zum Entrümmern und Wiederaufbau dorthin. Max arbeitete damals in der Munitionsfabrik auf dem Ettersberg und wird zum Haus des Bürgermeisters geschickt. Sie holten 12 oder 15 Häftlinge aus der Fabrik, weil dieses Haus von amerikanischen Bomben getroffen war. Ich sollte den Keller sauber machen. Wir luden unser Werkzeug auf und marschierten, bewacht von SS-Männern, in das wenige Kilometer entfernte Weimar. Vor einer Villa mussten wir anhalten. Es war das Haus des Bürgermeisters. Ein großer schwarzer Mercedes stand davor. Die Soldaten befahlen uns, die Trümmer auf dem Anwesen wegzuräumen und mit Reparaturarbeiten auf dem Anwesen zu beginnen. Auf den Hof verstreut lagen staubbedeckte Haufen zerbrochener Ziegelsteine. Ich sah eine angelehnte Kellertür und öffnete sie. Ein Sonnenstrahl drang in den muffigen Keller ein. Auf der einen Seite des Raums stand ein mit Hühnerdraht eingefasster Holzkäfig. Ich ging näher heran und bemerkte zwei zitternde Kaninchen am Boden. To find something alive, hier Leben zu finden, I'm excited. Ich war selig. And a piece of crumb fell. Und weil wir immer hungrig waren, aß ich etwas von dem Futter. Because we were always hungry. Mein Glück war kurzlebig. Was machst du hier? Brüllte eine Stimme. Ich drehte mich um und schaute zur Tür. Das Schattenbild einer schmuckgekleideten, blonden Frau mit einem Baby auf dem Arm stand im Türrahmen. Es war die Frau des Weimarer Bürgermeisters. Ich habe ihre Kaninchen gefunden, stammelte ich. Sie leben und sie sind in Sicherheit. Warum zur Hölle stiehlst du mein Kaninchenfutter? Bellte die Frau. Du Bestie! Ich stand still und starrte auf den Boden. Das werde ich unverzüglich melden, sagte sie. Mein Herz wummerte. I said to her in German, ich sagte zu ihr auf Deutsch, when I get liberated, I'll kill you. Falls ich befreit werde, bringe ich dich um. I never killed ich habe noch nie einen Menschen umgebracht, aber du wirst der Erste sein. Ein paar Minuten später kam ein SS-Mann und befahl mir, aus dem Keller rauszukommen. Ich wusste, was jetzt geschah. Und dass ich es wusste, macht es nur noch schlimmer. Runter auf den Boden, du Hund, sofort, schrie er. Er ergriff seinen Knüppel und schlug auf meinen Rücken ein. Auf dem Rückweg nach Buchenwald spulte ich diese Szene immer und immer wieder in meinem Kopf ab. Wie konnte eine Frau, die ihr eigenes Kind auf dem Arm trug, ein wandelndes Skelett wie mich ausprügeln lassen, nur weil es vergammeltes Tierfutter gegessen hatte? Eine mir bis dahin fremde Blutlust stieg in mir auf. Ein Gefühl, das anders war als alles, was ich bisher kannte. Und ich schwor mir, falls ich Buchenwald überleben sollte, würde ich zurückkehren und diese Frau töten. Max rechnet damit, dass er für den Diebstahl mit dem Tode bestraft wird. Aber zurück im Lager passiert nichts. Martin Greenfield wird später schreiben, mein Leben ist ein Wunder. Als auch in Buchenwald die ersten Todesmärsche zusammengestellt werden, hat er nochmals Glück. Durch sein Sprachentalent, er spricht Jiddisch, Deutsch, Tschechisch, Ungarisch und ein bisschen Russisch, findet er Kontakt zur sogenannten Tschechenbaracke. Don't forget, Buchenwald was the biggest concentration camp. Nicht zu vergessen, Buchenwald war zu der Zeit das größte KZ. Allein 12.000 russische Soldaten waren hier. They marched first. Sie marschierten als Erste. And then they took all the Jews to march. Dann kamen die Juden dran. Gut organisierte Tschechen holen Max Greenfield aus dem kleinen Lager und mischen ihn unter die Häftlinge von Block 22. Die waren nicht oder noch nicht in unmittelbarer Todesgefahr. Noch vor dem Marschieren schleusten sie mich raus und schärften mir ein, du bist kein Jude mehr, sondern Tscheche, so wie wir. Diese Kameraden waren sehr clever. Du bleibst nun bei uns. So überlebt Max die letzten Wochen in Buchenwald. Am 11. April 1945, am frühen Nachmittag, erreichen die Spitzen der 4. US-Panzerdivision das KZ auf dem Ettersberg. Pictorial evidence, unprecedented crimes perpetrated by the Nazis at the Buchenwald concentration camp. It states that 1,000 boys under 14 years of age are included among the 20,000 still alive at the camp, that the survivors are males only, and that the recent death rate was about 200 a day. Bodies stacked one upon the other were found outside the crematory. Inside are the ovens which gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day. Einige Tage später kommt General Dwight D. Eisenhower, damals Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Truppen in Europa, nach Thüringen und trifft ehemalige Häftlinge. I shook his hand and I cried. Er schüttelte seine Hand und weinte. Because I couldn't speak English. Ich konnte kein Englisch. But I said to him, doch ich sagte auf Deutsch. In German, I thought maybe he'll understand. Vielleicht verstand er es. You saved my life. Sie retteten mein Leben. And I am gonna find my father. Und ich werde meinen Vater suchen. And I hope other ich hoffe, dass andere Menschen sein Leben retteten. And that's all I said. Das war alles. Max bleibt in Buchenwald in Obhut der amerikanischen Armee. Vor einem Ausschuss der US-Militärregierung, bestehend aus drei Untersuchungsoffizieren, sagt er zu den Erlebnissen in Auschwitz und Buchenwald aus. Immer wieder fragt er nach seinem Vater und bleibt ohne Antwort. Die Soldaten retteten Tausende von Juden. Einer davon war ich. Ganz ehrlich, ich fühlte mich zwar frei, aber nicht sicher. Sogar als ich keinen SS-Mann mehr sah. Die Häftlinge waren ja weiter bedroht. Der Krieg war noch im Gange und das war also streng bewachtes Lager zu der Zeit noch durch amerikanische Soldaten, die das auch sicherten und die dafür sorgten, dass das auch den Befreiten gut ging, also zumindest, dass die versorgt wurden und dass es quasi keine Konflikte mit der Bevölkerung gab. Max findet im Lager zwei Jungen aus den Waldkarpaten, seiner Heimat. Ihnen erzählt er von der Prügel durch die SS nur wenige Wochen zuvor in der Villa in der Windmühlenstraße, als ihn die Frau des Bürgermeisters denunzierte. Max will Rache. Die Alliierten brachten fürsorgliche Menschen und Hilfsorganisationen in das Lager, um uns zu helfen, unsere gebrochenen Leben wieder zusammenzuflicken. Ich aber konnte nicht aufhören, an die Frau des Bürgermeisters zu denken. Ich konnte nicht von meiner Verbitterung und Rachlust lassen. Ich hatte mir vorgenommen, nach Weimar zu gehen und sie zu töten. Die Jungs schworen mir Solidarität. Sie hatten die Hölle durchlebt und waren jetzt auch scharf darauf zuzusehen, wie Gerechtigkeit walten würde. Wir konnten uns von den deutschen Waffen einige Maschinenpistolen schnappen, die von Häftlingen und den Amerikanern beschlagnahmt worden waren und nun als Haufen auf dem Appellplatz lagen. Wir verließen das Lager hinten durch den aufgeschnittenen Zaun zu Fuß nach Weimar. Niemand von uns hatte zuvor mit einem Gewehr geschossen. Mein Herzschlag beschleunigte sich, je näher wir zum Haus des Bürgermeisters kamen. Wut über all das, was ich gesehen und erlebt hatte, kochte in mir hoch. Max Grünfeld steht mit Gewehr im Anschlag am Villeneingang, klingelt und die Frau des Bürgermeisters öffnet die Tür. Sie hält ein kleines Kind auf dem Arm und schreit: Nicht schießen, nicht schießen. Beautiful baby. Ein schönes Kind. Beautiful lady. Eine schöne Frau. But to me, aber für mich war sie bösartig. Ich war noch nicht wieder Mensch. I wasn't human yet. Sie wusste, dass ich sie töten könnte. She knew. Niemand war da, mich aufzuhalten. Ich hatte eine Waffe. Nobody was there to stop me. Sie wusste aber nicht, dass ich nicht schießen kann. I had a gun. She didn't know that I can't shoot. I am taught by my grandfather. Mein Großvater lehrte mich, you meet somebody bad, triffst du einen schlechten Menschen, try and make him better. Versuch ihn zu bessern. Max Grünfeld wurde streng religiös erzogen. Er senkt das Gewehr, schießt nicht. I became human. By looking at the baby and the wife. Beim Anblick von Kind und Mutter wurde ich menschlich. Max erinnert sich an den großen schwarzen Mercedes, der vor der Villa stand. Er will die Schlüssel. Als die Frau sich weigert, setzte ihr den Gewehrlauf auf die Brust. So she gave me the keys, sie gab mir die Schlüssel, sagte aber nicht, wo das Auto steht. Die Jungs finden den Mercedes unter Heu versteckt in der Garage und fahren los. Die Wachen am Lagertor trauen ihren Augen nicht. Drei Jungs in Häftlingskluft, bewaffnet mit SS-Maschinenpistolen, kehren von einem unerlaubten Streifzug zurück. Mit einem Nobelauto. Sie nehmen ihnen die Waffen weg. Wir haben ein einziges Foto noch aus Beständen des Holocaust-Museums in Washington, wo also nochmal so eine Limousine mit drei Jungs vorm Kammergebäude Buchenwald steht. Und die drei haben offensichtlich Spaß. Ja, das ist eigentlich die Geschichte, die wir kennen. Und was dann weiter ist, wissen wir nicht. Was möchten Sie denn? Das ist jetzt ein Andechser, gutes Klosterbier. Die Geschwister Koch haben den Tisch gedeckt. Es gibt Weißwurst und Grießnocker. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die beiden Damen gefunden habe. Aber als ich anrief, waren sie sofort bereit, mit mir über ihren Vater und ihre Mutter zu sprechen und über die Zeit damals in Weimar. Ja, aber an den Bombenangriff kann ich mich schon erinnern, natürlich. Aber im Kirschbachtal, da ist eine Bombe gefallen, da war ein großer Bombentrichter. Also am Anfang der Windmühlenstraße. Die ältere Schwester, die hat gesagt, da lagen die Toten im Gymnasium, im Schulhof. Da hat man immer wieder die Toten da liegen sehen. Und das hat sie so schockiert, weil sie vorbeigehen musste. Drei der fünf Kinder von Otto und Elisabeth Koch leben noch. Alle in München. Sie halten ihren Vater, den damaligen Weimarer Bürgermeister, in guter Erinnerung. Waltraud Koch lebt mit ihrer jüngsten Schwester Elfruhn in einem soliden Neubaublock im Stadtteil Pasing. Beide haben sich auf dieses Gespräch gut vorbereitet. Elfruhn, geboren 1943, hat die Familienchronik und einige Fotos zurechtgelegt. Waltraud, Jahrgang 1935, das Weimarer Telefon- und Adressbuch aus jener Zeit. Mein wertvollstes Buch, das sind auch alle unterstrichen, die wir gekannt haben und so, oder wiedergefunden haben auch nicht. Das Adressbuch zeigt, in welcher Nachbarschaft die Familie damals lebte. Hier habe ich ihn, schauen Sie. Da, Sigmeier, stellvertretender Gauleiter. Unmittelbar nebenan, Windmühlenstraße 33, lebte Heinrich Sigmeier mit seiner Familie. Zur Villa des Thüringer Gauleiters Fritz Sauckel konnten sie rüberschauen. Mit dessen Sohn Jörg ging Waltraud Koch zur Schule. Es war ein Doppelhaus. Da hat ja der Stellvertreter vom Gauleiter, der Sigmeier, mit drin gewohnt. Und da anschließend an die Pergola war ein großer Garten noch. Und da stand der Hasenstall. Es war ein großer Hasenstall. Aber Sigmeiers hatten, glaube ich, auch Hasen. Heinrich Sigmeier gehörte zur höheren SS-Riege. Als Brigadeführer war er mehrfach an der Ostfront. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern verhaftet und interniert. Was Sie so erzählen mit den Kaninchen und so, das sieht nicht nach unserer Mutter aus. Also, dass unsere Mutter dem Gefangenen nicht, was er da dem Kaninchen füttern wollte, nicht gegönnt hat, das passt nicht zu unserer Mutter. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir vermuten, dass es sich um Sigmeiers handelt. Und dass die Mutti auch nie so eine Geschichte erzählt hat. Das wundert mich am meisten. Ich meine, wenn einer also, mit einem Gewehr vor der Tür steht, sowas erzählt man seinen Kindern. Nicht? Oder zu mir. Ich habe dich gerade auf dem Arm gehabt und da stand plötzlich einer mit dem Gewehr. Ja. Also das hätte sie doch hundertprozentig erzählt. Von den Sigmeiers erzählen Waltraud und Elfruhn Koch, dass sie vier Mädchen hatten. Und eines, die Edda, war auch blond. Und fast im gleichen Alter wie Elfruhn. Und die Mutter, die Annemarie, ebenfalls blond. Die mochten sie nicht. Die hatte ihnen immer verboten, durch den Garten zu gehen. Von den Sigmeiers haben die Kochs keine Fotos. Aber sie zeigen eins von ihrer Mutter, Elisabeth Koch. Sie war sicher arschblond, aber es könnte sein, dass sie zu der Zeit etwas heller blond war. Das finde ich mit anderen. Jüngsten Jahren. Ja. Ganz schlechte Fotos. Ich habe es hier im Original. Dann kommen auch Bilder von unseren, wie hat man damals gesagt, Ostarbeiterinnen. Also es gab zwei Hasenställe. Es gab zwei Dienstlimousinen und zwei blonde Mütter mit noch ganz jungen Töchtern. Es gab Zwangsarbeiterinnen. Gab es auch KZ-Häftlinge? Wir haben auch bei Straßenarbeiten gesehen, ja. Und hinter unserem Haus war ja die Flak. Da hat man dann auch manchmal sich sogar mit den Gefangenen unterhalten können. Da waren Baracken. Da waren sehr nette Russen. Die haben sogar was geschnitzt. Elfruhn und Waltraud Koch haben viel zu erzählen an diesem Nachmittag in München. Auch von dem Leid, das ihre Familie nach der Kapitulation angetan wurde. Sie mussten die Villa in der Windmühlenstraße verlassen, mehrfach in Weimar umziehen. Und Vater Otto Koch, vor kurzem noch Oberbürgermeister und als solcher beteiligt an der friedlichen Übergabe, war nun in Gewahrsam der Amerikaner. Als dann Weimar wie ganz Thüringen zur sowjetischen Besatzungszone erklärt wurde, inhaftiert der sowjetische Geheimdienst NKWD Otto Koch in einem Speziallager auf dem Ettersberg, auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Das KZ, so hatte Otto Koch im Oktober 1945 in einem Bericht geschrieben, will er selbst nie betreten haben. Weimars Stadtarchivar Jens Riederer verwahrt diesen Bericht und bewertet ihn so. Otto Koch sagt ja, er habe das KZ Buchenwald nie betreten. Wahrscheinlich stimmt das. Die SS hat natürlich schon sich abgeschottet. Dennoch in seiner Dienststellung, auch durch die Kontakte zur SS, auch über das Krematorium, kann es keinen Zweifel geben, dass er zumindest in groben Zügen ein Bild hatte über die Zustände im Lager. Otto Koch hat das städtische Krematorium für die Verbrennung von Leichen aus Buchenwald zur Verfügung gestellt. In der Gedenkstätte KZ Buchenwald erfährt man auch etwas über seine Beteiligung an der Deportation der Weimarer Juden. 1941 organisierte Otto Koch deren Ghettoisierung. Natürlich, das sind Entscheidungen, die über seinen Tisch gehen. Ja, die Einrichtung solcher Sammelstellen, das geschieht mit seiner Kenntnis, wenn nicht sogar wesentlich auf seine Anweisungen. Dann kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Am 4. Mai 1945 lässt sich Maximilian Grünfeld aus Buchenwald entlassen. Mit Papieren, die ihn als Displaced Person ausweisen. Ein Angebot, nach Palästina zu gehen, schlägt Max aus. Er fährt nach Prag, behauptet, er sei bereits 18 und tritt als Freiwilliger in die tschechische Armee ein. Schon während der militärischen Ausbildung plagt ihn Heimweh. Max lässt sich entlassen, bekommt die Ausgehuniform geschenkt. Ich war stolz auf diese Uniform und darauf, in ihr meinem Land gedient zu haben. Immer wenn ich in dieser Kleidung reiste, schenkten mir die Mädchen besondere Beachtung. Noch wichtiger, die russischen Soldaten respektierten sie, nicht mich, aber die Uniform und was sie repräsentierte. Max Grünfeld sucht seinen Vater. In Budapest soll es ein großes Camp für Displaced Persons geben. Also ein Flüchtlingslager für Heimatlose. Vielleicht ist er hier zu finden. Anstelle seines Vaters trifft Max einen alten Bekannten der Familie. Mendel erzählt, dass Max Vater, Josef Grünfeld, erschossen wurde. Von der SS in einem Außenlager von Buchenwald, eine Woche vor der Befreiung. Max schlägt sich durch, handelt mit Zigaretten. Im Sommer 1946 reiste von Budapest nach Pavlovo. Als ich zurück zu meinem Haus kam, konnte ich nicht rein. Eine russische Soldatenfamilie war da, die all mein Eigentum, das Haus und die Tiere in Besitz genommen hatte. Und das auch so artikulierte. Einen Tag blieb ich dort, übernachtete bei Ukrainern, die wir kannten. Sehr nette Leute. Mit ihnen konnte ich mich austauschen. Max sucht Halt, will ein neues Leben beginnen. In Budapest und Teplice schlossert er in Autowerkstätten. Dann hört er von Gabersee bei Wasserburg, einem Ort in Bayern, wo die Vereinten Nationen eine Art Kibbutz für jüdische Überlebende eingerichtet haben. Vom tschechischen Teplice aus läuft er über die grüne Grenze bis in die amerikanisch besetzte Zone. In der jüdischen Enklave Wasserburg findet er Hilfe. Ein Suchdienst ermittelt Verwandte in den Vereinigten Staaten. Onkel Irving und Tante Elka, die er bisher nur einmal auf einem Foto gesehen hat. Max schreibt ihnen und bekommt als Antwort ein Schiffsticket. Max fährt nach Bremerhaven. In seiner tschechischen Ausgehuniform geht er am 11. September 1947 an Bord der Ernie Pyle, Zielhafen New York. So, wir blättern jetzt im alphabetischen Register und ich versuche jetzt, Koch zu finden. Weimar, im Keller eines stattlichen Hauses am Ufer der Ilm. Stadtarchivar Jens Rüderer sucht im Sterberegister der Stadt nach Otto Koch, dem Bürgermeister aus der NS-Zeit, Vater von Elfruhn und Waltraud Koch. Das ist nach dem Sterbedatum ist das eingetragen, also nicht alphabetisch. Wissen Sie was, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir schauen dann mal ins Totenbuch. Das Totenbuch listet die Namen aller Menschen auf, die im Speziallager Buchenwald des sowjetischen Geheimdienstes NKWD zwischen 1945 und 1950 gestorben sind. Von den insgesamt etwa 28.000 Häftlingen verstarben etwa 7.000 infolge der unmenschlichen Verhältnisse. Sie wurden in Massengräbern verscharrt. Der Name Otto Koch taucht mehrmals auf im Totenbuch. Dann findet Stadtarchivar Jens Riederer den richtigen. So, er ist also geboren am 20.11.1902. 20.11.1902, also ist er das. Also ist er gestorben, wie hier steht, 3. Januar 1948. Wir fuhren durch die Straßen New Yorks. Die Farben und Formen der Stadt verschwammen kaleidoskopartig durch die Regentropfen auf dem Beifahrerfenster. Autos hupten, Lichter blitzten auf und Leute hasteten die Bürgersteige entlang. Überall Geschäfte zu sehen, machte mich glücklich. So viele Geschäfte und jeder hat hier eine Arbeit? Fragte ich. Im September 1947 läuft die Ernie Pyle in New York ein. An Bord ist Max Grünfeld. Und am Hafen holt ihn seine noch nie gesehene Tante mit dem Auto ab. Schon in den ersten Tagen bei Tante Elke hatte ich mich in New York verliebt. Die Stadt war zauberhaft in diesem Jahr. Die Straßen waren belebt und voller Möglichkeiten. Alles war wegen der legendären Feier zur 1947er Baseballmeisterschaft in Hochstimmung. Und ich war es auch. Ich war jung, kräftig und begierig. Max wird Laufbursche in der Maßschneiderei der Goldmans in Brooklyn. GGG, so das Markenzeichen für die drei Goldman-Brüder, war schon damals eine Top-Adresse für maßgeschneiderte Herrenanzüge. Der Chefmanager erkennt schnell, was in dem 19-jährigen Max steckt. Er führte mich von einem Arbeitsplatz zum nächsten und erklärte mir die 108 Fertigungsschritte, die in jedem GGG-Anzug stecken. Jeder Mitarbeiter war auf einen Teil des Anzugs spezialisiert. Sozusagen Experte dafür. That's how my life started with Mr. Goldman. So begann mein Leben mit Mr. Goldman. Because when he saw everything I er sah, welche Mühe ich mir bei allem gab. So he liked it. Und das gefiel ihm. He pushed me to become. Sechs Monate später beförderte er mich zum Inspektor. Und so ging es Schritt für Schritt weiter. Er sagte, ich werde mich um dich kümmern und dich zum Doktor der Anzüge machen. Nach der Arbeit abends geht Max zur Schule, lernt Englisch. An den Wochenenden zieht er mit einem Freund durch die Jazzclubs auf dem Broadway. Oder er geht zu den großen Baseballspielen. Maximilian Grünfeld beginnt sich mit dem American Way of Life zu identifizieren. Nur sein Name scheint ihn dabei noch zu stören. I changed my name from Maximilian Simone to Martin because they were calling me Maxi, so I saw the German. Er nennt sich nun Martin Greenfield. Unter diesem Namen wird er eine Größe werden in New York. Das beginnt mit einem Wunsch von Ike, wie die Amerikaner gern ihren General Dwight D. Eisenhower nennen. Als der US-Präsident wird, bestellt er einen Anzug bei den Goodman-Brüdern. Und Martino, wie der junge Greenfield vom Chef der Fabrik gerufen wird, will nun unbedingt derjenige sein, der diesen Anzug für den 34. Präsidenten schneidern darf. When I became in charge of 3G, als ich bei GGG in eine leitende Position kam, sagte ich meinem Chef, I wanna make Ich will einen dreiteiligen Anzug für den Präsidenten machen. Und Mr. Goldman sagte, das kannst du nicht machen. Falls er ihn nicht nimmt, bezahle ich ihn. Ich möchte es machen und ich mache es auch. Diese Haltung beeindruckt den Chef. Martin Greenfield bekommt den Auftrag. Und als Eisenhower bei der Übergabe des Dreiteilers erfährt, dass sein Schneider ein Buchenwald-Überlebender ist, dem er in Deutschland schon mal die Hand geschüttelt hat, ruft er die New York Times an. Für die ist das eine große Geschichte. Eisenhower würzt sie noch und erzählt den Reportern, dass der Schneider ihm persönliche Botschaften und politische Ratschläge in die Anzugtaschen geheftet habe. Ich habe einen Gehilfen in Brooklyn, einen Schneider. Er versucht mir beim Regieren zu helfen. To help me run the country. Martin Greenfield erinnert sich an die Zettel. Mr. President, Herr Präsident, I am an American. Ich bin ein Amerikaner, ein Überlebender. Sie retteten mein Leben. That you saved my life. 1956 empfiehlt Greenfield auf einem Zettel in der Anzugtasche dem Präsidenten, er solle die Krise um den Suezkanal entschärfen. Kein Amerikaner beteiligt sich an diesem ungerechten Krieg. England und Frankreich sind am Kämpfen und unser Außenminister wird den Krieg nicht stoppen. Und so rate ich Ihnen, ihn in die Ferien zu schicken. Wenn er zurückkommt, ist der Krieg vorbei. But you see, he was not upset. Und er war nicht verärgert. I don't know if he went send him on vacation, but they didn't listen. Ich weiß zwar nicht, ob er ihn in den Urlaub schickte. Jedenfalls hört er nicht auf ihn. Tatsache ist, die USA beteiligten sich nicht militärisch an diesem Konflikt, schalteten mit der Sowjetunion die UNO ein und beendeten so die Suezkanalblockade auf diplomatischem Wege. Mit dem Artikel in der New York Times gewinnt Martin Greenfield in seiner Firma an Prestige. Wir wollten die besten Anzüge der Welt machen. Für jeden Präsidenten schneiderten wir bei GGG die Anzüge. Und ich war verantwortlich, dass sie perfekt wurden. Das bleibt auch so, als Martin Greenfield die Fabrik 1977 als neuer Eigentümer von Goldman übernimmt. Ob Gerald Ford, Bill Clinton oder Barack Obama, sie alle bestellen hier in Brooklyn bei Martin Greenfields Schneiderei ihre Anzüge, Fracks oder Smokings. Im Büro des Chefs hängen viele Fotos von Prominenten und Freunden. Gleich daneben ein gerahmter Brief. Den sandte Bill Clinton 1993. Bill Clinton schrieb: Don't write notes in my pocket. I give you the fax number. Stecken Sie mir keine Zettel mehr in die Tasche. Hier ist meine Faxnummer. Und? Dear Martin, thank you lieber for Martin, your letter, for danke für Ihren Brief und für Ihr freundliches Angebot. Ich schätze Ihre Großzügigkeit und werde Sie in Erinnerung behalten. Herzlich, Bill Clinton. Because I told them not to raise the taxes. Ich bat ihn, die Steuern nicht zu erhöhen. Auch für Donald Trump hat Greenfield schon genäht. Aber da war er noch nicht Präsident. Eine Anfrage aus Trumps Oval Office hat es bisher noch nicht gegeben. Seit 20 Jahren wohnt Martin Greenfield am Rande von New York in einer Einfamilienhaussiedlung im grünen Long Island. Jeden Arbeitstag fährt ihn einer seiner Söhne von dort in die Firma und zurück. Heute sitzt Todd Greenfield am Steuer. Pop, we had a good day today. Heute war ein guter Tag. Yeah. I think we took 30 appointments. 30 Bestellungen. 30? Unglaublich. Home sweet home, Pop. Endlich zu Hause. Diese schöne Frau habe ich geheiratet. Im Dezember 1956. Über viele Jahre hat Martin Greenfield kaum etwas von Auschwitz und Buchenwald erzählt. Selbst seine Frau Arlene, die auch aus einer jüdischen Familie stammt, erfährt nur hin und wieder ein Bruchstück. Er hat mir nie wirklich gesagt, was passiert ist. Aber dann, an einem jüdischen Feiertag, ich war gerade schwanger mit Jay, kam er mit Blumen nach Hause und sagte, das ist das erste Mal seit meiner Kindheit, dass ich mit meiner Familie den Feiertag verbringe. Wenn ich daran denke, könnte ich heute noch weinen. Er hatte Albträume. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Er litt furchtbare Schmerzen. Und ich fragte den Arzt, soll ich ihn aufwecken? Bitte lassen Sie ihn schlafen. Wenn Sie ihn aufwecken und er schläft dann wieder ein, träumt er weiter. Lassen Sie ihn einfach. In den 70er Jahren gibt Martin Greenfield dem Journalisten und CNN-Reporter Wolf Blitzer Ein viele Stunden dauerndes Interview für die Dokumentation Voices of Auschwitz. Blitzer ist selbst Sohn Überlebender des Holocaust. Dieser Gesprächsmarathon wirkt wie eine Therapie auf den Interviewten. Danach kann er endlich besser schlafen. Und dann, als Reagan Präsident wurde und wir zu seinem ersten öffentlichen Auftritt nach Washington fuhren, da sprach Elie Wiesel von der Pflicht zur Erinnerung. Das war der Moment, als er begann, mir etwas zu erzählen. Und so erfuhren wir, was geschehen war. Manchmal bekommt er heute noch Albträume. Mit Todd, seinem zweitgeborenen Sohn, macht der Vater 1989 eine Reise in sein Geburtsort Pavlovo und zur Gedenkstätte Theresienstadt. Wir müssen uns daran erinnern, was geschah. Am besten geht das mit Zeitzeugen. Auch sein ältester Sohn Jay macht diese Erfahrung, wenngleich er mit seinem Vater und dessen Enkeln nur bis Washington reist. Ich hatte das Privileg, mit meinen Eltern und meinen Kindern das Holocaust-Museum zu besuchen, wirklich aus erster Hand zu erfahren. Wenn er sagt, dort habe ich geschlafen, das war für die Kinder unvergesslich. Mit jemandem zu reden, der das durchlebt hat, das macht die Erfahrung 10-mal bedeutungsvoller. Manchmal erzählt Martin Greenfield seine Geschichte auf Foren mit Jugendlichen. Ab und an gibt er Interviews. Was er nicht kann und nicht will, noch einmal die Orte seines Leidens betreten. Auschwitz möchte ich nie wieder betreten. What happened to me in Auschwitz? Was passierte mir in Auschwitz? How much I was beaten up? Wie oft wurde ich zusammengeschlagen? But how much suffered there? Was alles erlitt ich dort? 2014 veröffentlicht Martin Greenfield unter dem Titel Measure of a Man seine Memoiren. Bis heute geht er an 6 Tagen in der Woche in seine Schneiderei und will das weitermachen, solange er kann. The most important thing in my life, the children. Das Wichtigste in meinem Leben sind die Kinder. I would like to live long enough, ich möchte lang genug leben, um sie alle verheiratet zu sehen und auf ihren Hochzeiten zu tanzen. Die Familie, die ich verlor, werde ich nie vergessen. Die Familie, die ich gründete, 10 Mitglieder, sollte gesund und erfolgreich sein und ich ein Teil von ihnen. Das ist alles. It is only a paper moon hanging over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Der Schneider der Präsidenten. Feature von Peter Hugo Scholz. Mit Passagen aus dem Buch Measure of a Man von Martin Greenfield und Wynton Hall. Erschienen bei Regner Republishing 2014. Übersetzt von Frank Donat. Es sprachen Christian Grasshoff, Walter Renneisen, Ramona Liebnow und Martin Reik. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2018. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.